steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, fünf, fünf. Da läuft so manches Fäßchen aus. Eins, zwei, fünf, fünf. Da hat schon mancher braver Mann. Eins, zwei, fünf, fünf. Gezahlt, was er zu vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an. Und spät am Abend kam er herauf. So schön ist ein Hofbräuhaus. Thank you.